Mr. Bieber, was ist eigentlich das Jüdische an den Beastie Boys? Smart-ass, anarchic Jewish humor. Sort of like the Marx Brothers of music. Die Marx Brothers der Musik, das leuchtet mir ein. Aber was genau ist smart-ass, anarchischer jüdischer Humor? I would say that humor and parody are definitely a part of it. Humor und Parodie sind ganz elementar. Als klassischer Außenseiter durchschaut man die Heuchelei und Verlogenheit der Mehrheitskultur. Die jüdische Kultur legt viel Wert auf Witze und Humor und auf soziale Gerechtigkeit. Aus dieser Kombination entstehen oft Parodien auf populäre Motive der Massenkultur. Wenn sich etwa die Ramones über die Surfmusik lustig machen, oder wenn Bob Dylan klassische Folksongs dekonstruiert, oder die Beastie Boys, die den Humor eines Jerry Lewis in Hip-Hop-Songs übertragen, etwa in Hey Ladies. Mit dem Album License to Ill schaffen die Beastie Boys 1986 einen historischen Durchbruch. Das erste Hip-Hop-Album auf Platz 1 der US-Charts. Damals gab es heftige Debatten um die Hautfarben, so wie einst bei Pat Boone. Der saubere weiße Schlagersänger Pat Boone hat viel Geld verdient mit seichten Versionen von schwarzen Rock'n'Roll und Rhythm and Blues-Hits, zurechtgelegt für den weißen Markt. Die Beastie Boys, drei weiße jüdische Jungs, aus dem gehobenen New Yorker Bürgertum machen ihrerseits einen Haufen Geld mit Rap, also einer Musik des schwarzen Amerika. Hat das Jüdischsein der Beastie Boys in dieser Debatte eine Rolle gespielt oder ging es nur um Hautfarbe und soziale Herkunft? Many who commented at the time noted that the Beasties were Jewish or simply that they were from Brooklyn, which is all but code for Jewish. Ihre jüdische Herkunft wurde erwähnt, oder es wurde gesagt, dass sie aus Brooklyn stammen, was ein Code ist für jüdisch. Übrigens stammen zwei tatsächlich aus Manhattan. Nur Adam Jauch kommt aus Brooklyn. Es gab zwei Lesarten, dass sie als Rapper lächerlich sind, weil sie jüdische Nerds sind, oder dass sie gar keine richtigen Weißen sind. Bis zum Holocaust wurden Juden nicht als weiß angesehen. Man hielt sie für eine Bastardrasse zwischen Schwarz und Weiß. Mit dem Holocaust hat sich diese Sichtweise erledigt und mit der Assimilation der Juden und ihrem ökonomischen Erfolg. Man hielt die Beastie Boys für authentischer, weil sie diesen anarchischen jüdischen Humor wieder aufgegriffen haben. Ein Anti-Establishment-Humor mit subversiven Zügen dichter am Körper, fast schon fleischlich, freigeistig. Ich würde gerne nochmal auf den Aspekt der Hautfarben kommen. Der Schweizer Autor Kaspar Battegey schreibt in seinem Buch Judentum und Popkultur, dass jüdische Künstler sich als Außenseiter fühlen und sich in dieser Rolle mit der afroamerikanischen Minderheit in den USA identifizieren. Und Battegey weiter, schwarz sein, ja schwarz werden, diese Fantasie dominiert die Subkultur der späten 1960er und 1970er Jahre. Zitat Ende. Gilt das auch noch für die Beastie Boys in den 80ern und 90ern? The idea of crossing cultural barriers is also very Jewish. Kulturelle Grenzen überschreiten, das ist sehr jüdisch. Die Beastie Boys waren die erste weiße Gruppe, die in der schwarzen Hip-Hop-Gemeinde akzeptiert wurde. Und Bob Dylan hat sich durch sämtliche Spielarten amerikanischer Musik gespielt, vom Folk zum Rock, zum Country, zum Gospel. Er ist in der Lage, in jede Identität zu schlüpfen. Nochmal kurz zurück zu den Beastie Boys. Man weiß, dass sie Juden sind, aber spielt das in ihrer Musik eine Rolle? Sie haben mal in einem Artikel den Song Shadrach erwähnt. Da vergleichen sich die drei Rapper von den Beastie Boys mit drei jungen Juden, Shadrach, Meshach und Abednego. Der Überlieferung nach weigern sich die drei, Nebukadnezar, dem König Babylons, zu huldigen. Dieser lässt sie daraufhin gefesselt in einen glühend heißen Ofen werfen, aber die drei Freunde werden auf wundersame Weise von einem Engel befreit. Ist der Verweis auf die Geschichte von Shadrach und seinen Freunden bei den Beastie Boys ein Bekenntnis zum Judentum? They didn't come right out and state that they were Jewish, but by singing about three Jewish martyrs from ancient Babylon. Sie sind nicht rausgegangen und haben gesagt, dass sie Juden sind, aber sie haben über drei jüdische Märtyrer aus dem alten Babylon gerappt, die auch im Angesicht des Todes ihre Identität nicht verleugnet haben. Wie Shadrach, Meshach und Abednego haben die Beasties sich nicht verstellt. Sie haben lieber in den Flammen getanzt, als von den Flammen verzehrt zu werden. Und sicher kann man die Flammen im alten Babylon mit dem Holocaust in Beziehung setzen. Im Jahr 2004, Also 3 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September brachten die Beastie Boys ihr gefeiertes Album To the Five Boroughs heraus, eine Hommage auf die 5 Stadtteile von New York. Haben Sie das damals als ein explizit jüdisches Statement aufgefasst? Schließlich ist New York die größte jüdische Stadt außerhalb Israels. Man spricht ja auch von Jew York. Auf dem Album gibt es die folgenden Zeilen. I'm a funky ass Jew and I'm on my way. And yes, I gotta say, fuck the KKK. Es ist kein Zufall, dass dieses eindeutige Bekenntnis zu ihrer jüdischen Identität nach den Attacken des 11. September gekommen ist. Außerdem finde ich das Fuck the KKK interessant. KKK, das sind die Rassisten vom Ku Klux Klan. Sie hassen Schwarze, Juden und Katholiken. Offiziell steht KKK für Ku Klux Klan. Informell stehen die 3 Ks für Coons, also Schwarze, Kikes, also Juden und Katholiken. Die Gruppen, die sie am meisten hassen. Lassen Sie uns zum Schluss allgemeiner über die Rolle von Juden im Pop sprechen. In Deutschland denkt man da ja gleich an Klezmer und an jiddische Lieder und vielleicht noch an das Musical Anna Tewka mit Tevye, dem Milchmann. Aber das ist ja nicht wirklich Pop. Im amerikanischen Pop waren Juden von Anfang an wichtig. Sie haben viele Standards komponiert, darunter die beiden populärsten Weihnachtslieder, White Christmas und Chestnuts Roasting on an Open Fire. Okay, das sind Weihnachtslieder, aber wo haben Juden im Pop eine bedeutende Rolle gespielt? Der Produzent Phil Spector, die Songschreiber Lieber und Stoller und fast die komplette Belegschaft des Brill Buildings waren jüdisch, also die Musiker der berühmten Songschreiberfabrik am Broadway. Das waren Juden hinter den Kulissen. Den großen Schritt nach vorne machte dann Bob Dylan. Er wollte keine Schnulzen singen. Stattdessen schrieb er tiefgründige und aufrichtige Lieder, die sich mit den Ironien des Lebens beschäftigten. Und er bediente sich eines speziellen Humors. Damit ebnete er den Weg für spätere jüdische Rocker wie Joey Ramone, Lou Reed, Jonathan Richman und die Beastie Boys. Was verbindet diese Künstler außer ihrer jüdischen Herkunft? Gibt es eine gemeinsame Ästhetik oder eine gemeinsame Weltanschauung? Ein existenzielles Gefühl der Staatenlosigkeit, das viele Juden der dominanten weißen Kultur in den USA entfremdet. Sie sehnen sich nach einem hippen Exil, wie Norman Mailer es in White Negro skizziert hat. Der weiße Neger ist natürlich eine Projektion weißer Fantasien von Schwarzsein. Er ist ein existenzieller Held oder Antiheld. Es ist das ultimative Paradox der wurzellosen Kosmopoliten. Das Kosmopolitische wurzelt in der jüdischen Erfahrung als Minderheit, abgeschnitten vom Zentrum der Geschichte. Jüdisch sein heißt, alles zu umarmen. Jüdisch sein heißt, auf eine gewisse Art alles zu sein. Gilt das auch für Sie? After all, I am a professional Jew punk.